Fanboys. Heute mit dem Dominik. Und mit der Nummer 85 und Marcel. Hallo. Ja, hallo. Und heute ausnahmsweise mal mit dem Martin. Ja, seltener Gast bei den Fanboys. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dieses mit der Nummer 85 gut finde, schon in der Vorstellungsrunde. Ich meine, ich verstehe es, dass wir es sonst vergessen, aber... Interessanterweise hat irgendjemand geschrieben, dass ich immer die Nummer sage. Dabei hast du die wahrscheinlich schon... wesentlich häufiger gesagt. Mhm. Aber immer mit dem Verweis darauf, dass es Marcels Wunsch ist, diese Nummer zu sagen. Ja, ja, genau. Und ich muss ja vorher, weil wenn ich nicht an der Stelle mache, dann kann der Marcel schon sagen. Ach so. Das ist eher so ein Wettbewerb. Das ist auch noch so. So warten, bis Race to the Number. So wie beim Essen, so schneller in den Tisch langen und sich einfach das rausnehmen. Das ist ganz sozial. Ah nicht. Okay. Ja, nein. Das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass Essen auch Wettkampf ist. Aber in manchen Kontexten? Okay. Irgendjemand hat gerade noch Errater hier drüber geschrieben. Ja. Und der tippt auch noch. Ich glaube, da kannst du das Tippen einfach sparen und das sagen. Ja, genau. Nee, Errater sind es natürlich nicht, aber ich habe ja auch hin und wieder mal so einen kleinen Recap gemacht von der letzten Woche, weil ich letzte Woche ja The Curse vorgestellt habe, wollte ich kurz meine Erfahrungen nach einer Woche sagen. Ich habe fast alle Rätsel gelöst. Manche sind sau schwer und ich wollte noch sagen, die App ist leider ziemlich mies programmiert. Das heißt, immer wenn der Speicher ausgeht und sie abgeschossen wird, fängt sie wieder von vorne an zu starten und merkt sich nicht, wo du in diesem Rätselding warst. Leider sind die Controls auch so ungünstig programmiert, dass du schon sehr genau sliden musst, um wieder an der richtigen Seite zu hängen und so. Also da gibt's viel Luft nach oben, was das User Interface angeht bei der App. Du hast das jetzt auf dem iPhone oder auf dem iPad gemacht? Okay, auf dem iPhone, weil ich habe es ja auch auf dem iPhone ist so ein bisschen. Ist das Universal oder wie? Ist Universal, ja. Hier ist auch ganz groß und auch, das sieht eigentlich auch schön scharf aus auf dem Retina iPad. Ich habe es ja auch ein bisschen gespielt und habe auch gedacht so, hey, es könnte schon so ein bisschen taktiler, angenehmer sein. Also die erste Geschichte ist ja so ein Tangram-Ding, ja, und das ist schon eher so fummelig und nervig. Also gerade wenn man so im Verhältnis zu, ich weiß nicht, ob ihr Magic Egg kennt, das ist so ein umsonst, Tangram so in Eiform. Das ist super hübsch gemacht und das ist relativ, das ist auch ein Magic bisschen hakelig. Okay. Ja, das magische Ei. Und das ist da weit angenehmer. Wobei ich mag diesen Typen und den Stil von dem Ding. Also ich bereue es nicht, gekauft also zu haben. Also ich bereue es auch nicht. Ich habe es ja mit Freude auch jetzt schon fast durchgespielt. Man hat bloß das Gefühl, dass sich da jemand an die, ich glaube, das gibt es nämlich auch für Android, dass sich jemand an die iPhone-Umsetzung gewagt hat, der nicht viel von Coco versteht. Und halt alles irgendwie so hingebastelt hat, aber weil das sind halt so ganz simple Sachen wie, dass die App wieder an der Stelle startet, wo ich sie verlassen habe, die kann man ziemlich simpel einbauen. So wie die App aufgebaut ist, habe ich das Gefühl. Und das hat keiner gemacht. Ich meine, so Geschichten hast du halt bei Spielen aber auch öfter mal, leider. Also es gibt ja auch noch diese alten Geschichten, wo du dann speichern musst und Spielstände hast bei so Geschichten und dann Glück haben musst, dass du eben nicht beendet wirst, wenn du rausgehst, dass du weiterlaufen kannst und sowas. Also das ist ja so leider recht gängig, finde ich. Auch wenn du da in diesem Buch blätterst, von Rätsel zu Rätsel, dann musst du genau die richtige Stelle erwischen, weil sonst blättert er nicht, sondern spielt bloß den Blättersound auf. Okay. Also da sind schon ein paar User-Interaction-Haken und da möchte ich sagen, okay, ihr habt es da nicht so genau genommen, meinetwegen, aber die App ist erfolgreich genug, um das zu fixen. Ah, okay. Ja? Also ich glaube, die haben schon Geld gemacht mit dem Ding und deswegen möchte ich schon bitten, dass sie was tun. Ja. Ja. Also die ihr schon ziemlich eingeschränkte Empfehlung vom letzten Mal nochmal eingeschränkt? Nein. Spielerisch möchte ich sie sogar ein bisschen aufwerten. Mir hat die viel Spaß gemacht, weil es halt so zwischendurch, das sind 100 Rätsel, da kann man zwischendurch mal eins machen, sich ein bisschen festbeißen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Es ist halt wie ein Rätselbuch kaufen. Das kann man auch machen, aber das ist halt nicht so klein wie ein iPhone. Wobei die iPhones, habe ich gehört, die nicht mehr lange so klein sind. Ja. Das ist ja irgendwie auch eine schöne Überleitung an der Stelle. Der Termin ist ja jetzt offiziell. Er war ja schon lange inoffiziell. Mhm. Jetzt gibt es tatsächlich die ersten, die ihre Einladung dann auch fotografiert und als News verblockt haben. Das ist echt immer noch News, ne? Aber das hat sich sehr geändert. Also die Präzision der Leaks vorher hat schon sehr zugenommen. Ist das eigentlich eine physikalische Einladung? Nee, das ist doch eine E-Mail-Einladung mit einem E-Mail. Bild, oder? Ja, also so praktisch das Bild aus der E-Mail gepostet. Ja, das ist ein schreibgeschütztes PDF wahrscheinlich. Ja. Und diese Einladung gilt für den 12. September. Ja, wie angekündigt. Also wie vom Dahlrippel gejeppt. Ja, ja, whatever. Und die Spekulation sagt, dass Longphone kommt. Die Tagline ist ja diesmal It's almost here. Und wie wir alle wissen, verrät die Tagline immer total viel. Total, ja. Aber diesmal, Naja, das könnte, also It's almost here heißt im Zweifel dann schon auch, das kann man relativ bald schon kaufen. Ja, nee, ich glaube, es heißt, wir sind fast fertig geworden mit unserer neuen Kartenimplementation. Aber noch nicht ganz. Ach, du meinst, das bezieht sich auf iOS 6? Nein, ich glaube auch, es bezieht sich darauf, dass es sehr schnell im Handel sein wird. Ja. Ja, iOS 6 wahrscheinlich damit auch. Ich habe gehört, es kam ja schon lange kein Update für die Beta mehr. Haben wir die Leute mit Zugriff auch gesagt? Ja, ja. Das stimmt mich etwas bedenklich auf der einen Seite, weil ich habe auch gehört, so ganz super ist es noch nicht. Auf der anderen Seite haben sie halt jetzt auch viel Zeit gehabt. Aber könnte das nicht bedeuten, dass noch was Größeres kommt, wenn man das dann länger zurückhält? Oder? Also es könnte zumindest bedeuten, dass sie noch ein Feature hatten intern, Ja. Dass sie nicht rausgeben wollten. Das kann mit dem Long zu tun haben oder wie auch immer. Ja. Und das ist praktisch jetzt die Revision nach der letzten Revision halt einfach nur noch intern gab, weil ab dem Zeitpunkt halt dass dieses Feature drin war und das und durfte also, nicht an die Entwickler vorher. Also dass da zumindest definitiv halt das Longphone irgendwie als Grafik drin vorkommt. Ja, das wäre so die kleinste mögliche Erklärung sozusagen. Und wenn man irgendwie hoffen will, dann kann man auch darauf hoffen, dass da irgendwie Features drin verraten werden, die dieses Telefon haben wird. Also wir sprechen über das iPhone 5 oder das Longphone. Mhm. Das Feature haben wird, die eben dann in iOS 6 sichtbar wären, wenn man das releasen würde, so wie es gerade eigentlich ist. Genau, und ich meine, das ist auch ein ganz legitimer Ansatz. Wäre das, weil sie haben ja eh schon die Longness durch den Simulator bewiesen. Naja, also die Leute, aber stark indiziert. Ja. Also an der Stelle hätte ich, glaube ich, auch aufgehört, dann noch Zeug raus. Also das macht ja überhaupt keinen Spaß. Wir wissen ja nahezu alles, so gefühlterweise gerade. Also wir wissen schon so viel. Wenn noch viel mehr kommt, dann wird es eine große Überraschung. Und ansonsten ist es halt relativ. Ich habe so das Gefühl, dass das wieder so eine Keynote wird, wo nicht mehr kommt. Aber diesmal werde ich nicht enttäuscht sein, weil ich es vorher weiß. Nee, also was wir vorher wissen auch schon, oder was zumindest Gerüchte halber schon wieder abgesagt worden ist, ist NFC. NFC Near Field Communications, also dieser Buzzword-Marketing-Begriff für alles, was Datenübertragung im Nahfeld, also mit Kontakt oder gerade nicht mit Kontakt ist. Im Wesentlichen halt RFID und so Kram. Wird ja in Japan schon seit Jahren benutzt, zum Beispiel um drahtlos zu zahlen mit deinem Telefon. In Nexus 7 ist es ja auch drin. Ja, also in vielen Android-Devices ist es drin. Ich habe jetzt noch nichts damit gemacht, aber. Da gibt es ja auch die Sphere. Das ist bei Google. Google Dings da gibt es da irgendwie. Google Dings da? Google Dings da. Wird dann immer so mit Ups überblendet. Nein, ich weiß nicht, wie diese RFID-Technologie von Google heißt, aber es gibt halt so ein extra Google-Dings. Google Wallet meinst du? Nee. Nein. Das wäre wieder ein Payment. Aber es gibt extra, also es gibt eine Google-Erweiterung für diese Near-Field-Geschichte. Es gibt eine API und ein Framework. Ich weiß ja nicht, wie, in Japan sagst du, ist es schon gut verbreitet? Ja, also in Japan, als ich jetzt vor 2 Jahren, 3 Jahren da war, da kam ich mir im Supermarkt schon richtig old-fashioned vor, weil halt vor mir und nach mir alle mit ihrem Keitai, also mit ihrem Telefon gezahlt haben. Und ich war halt der Einzige, der irgendwie so diese Scheine und diese komischen Münzen noch hatte. Aber schon auch wirklich so aktiv mit einem elektronischen Device, das programmierbar ist und nicht passiv wie mit unseren Mensakarten damals oder so. Was ja schon sehr Mensakarten ähnlich. Also du hast halt dein Telefon und da gibt's halt diese Ablagefläche und dann tippt er halt so seine Rechnung in die Kasse und dann steht da so, kostet 300 Yen. Dann legst du dein Telefon hin, dann macht's Piep und dann hast du gezahlt. Also, weil mein eigener Respekt davor ist halt irgendwie, wenn dieses ein Chip ist und eine Technologie mit so einem Software-Stack, den man auch bearbeiten kann und dann damit zahlen soll, das ist so ein bisschen, also ich hätte da auch ein bisschen mehr Respekt davor. Hallo, du kriegst deine Tanz über SMS, die man spoofen kann. So, das ist Stand der Technik. Ja, aber da also, muss ja, es wird nicht sicherer, aber ich glaube nicht, dass es wesentlich unsicherer wird. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber die, fürs iPhone scheint es jetzt mal nicht in Sternen zu sein. Fürs iPhone 5 wohlgemerkt. Mhm. Die 5 kam ja in dieser Einladung auch vor. Nicht irgendwie nur the new iPhone oder so. Das wird schon die 5. Die 5. Die große 5. Ja. Interessante Theorien zu den Zahlen auch so, dass es beim iPad the new iPad geworden ist wegen dem iPad Mini. So rein namenstechnisch, weil the iPad 3 and the iPad Mini 3-ish funktioniert dann nicht so. Ja. Also, aber wir hatten schon auf iPad Air geeinigt. Ja, iPad Air ist schon spannender an der Stelle. Ich weiß aber nicht, ob sie es wirklich machen. Hm. Shortpad? Shortpad. Shortpad. Shortpad. Longphone. So, Shortpad und Longphone. Ja, intern müssen wir das jetzt schon machen. Irgendwie habe ich gerade so eine Zeichentrickserie im Kopf. Shortpad und Longphone. Ach süß. So Ren und Stimpy-mäßig. Die wird super. Ja, ja, die wird super. Mach die bitte mal. Shortpad und Longphone. Ja, aber am 12. September sind wir dann schlauer in Sachen Longphone. Vielleicht was ja passiert, nächste Woche ist. Ja, nächste Woche, was gleich wieder? Dienstag Mittwoch? Oder? Dienstag. Da, wo du später kommst. Der 9. ist, glaube ich, der Sonntag. Ist dann Mittwoch. Dann ist Mittwoch, ja. Was auch komisch ist, oder? Mittwoch ist neu. Ja. Echt? Jetzt müssen wir ganz also neu. So für Events sind, glaube ich, Mittwoch ja nicht so ungewöhnlich. Ich bin jetzt so stark davon ausgegangen, dass es immer ein Dienstag ist. Dass ich sogar Leuten erzählt habe, dass am Dienstag Mittwoch der 12. ist. Naja, so also mal Fanboys hören. Auch da weiß man mehr. Ja. Ja, sonst noch irgendwelche Wünsche und Hoffnungen in Sachen Longphone? Bei dir ja nicht, Marcel, hast du gesagt. Ist alles wurscht. Nee, wurscht nicht. Also ich weiß, ich habe mich damit abgefunden, glaube ich, dass jetzt der Kopfhöreranschluss unten sein wird und dass es länger ist und dass die Karten erstmal ein bisschen brauchen werden, bis das die Kinderkrankheiten ausgebügelt sind und so weiter. Für mich ist es nicht ganz so spannend, weil es für mich noch nicht so ansteht. Also ich werde mir das frühestens in einem halben Jahr holen. Hm. Als Entwickler finde ich es anstrengend, so die Perspektive jetzt zwei Auflösungen und zwar tatsächlich zwei unterschiedliche UI-Formate bedienen zu müssen. Ja, also vor allem halt für das gleiche Gerät oder für die gleiche Geräteform zwei unterschiedliche Auflösungen. Und diese Transition-Phase, die wird ja 2-3 Jahre dauern wahrscheinlich. Ja, klar. Ich habe schon gewitzelt, dass sie das 3GS in Long auch noch rausbringen. Das 3GS soll ja sterben, habe ich gehört. Ja. Das ist aber auch relativ. Also weltweit stirbt es, glaube ich, auf keinen Fall. Ja, im Sinne von, es wird nicht mehr verkauft. Weltweit? Nee, das glaube ich nicht. Was meinst du mit weltweit? China? Oder? Schwellenmärkte. Schwellenmärkte als Billigphone-Einstiegsgeschichte werden sie noch machen. Nach wie vor haben sie es ja eh schon länger verkauft als andere Geräte. Also ich weiß es gerade nicht, aber ist iOS 6 angekündigt für, es läuft auf 3GS? Ja. Okay. Ja gut, das ist so mein Hauptindikator und es ist auch angekündigt, es läuft nicht auf iPad 1. Also sie haben Geräte abgeschnitten. Okay, stimmt. Was für mich eher, also mit der Größenanpassung, es ist eine neue Auflösung. Ich denke, es ist eine Auflösung, die nur Retina ist, was spannend ist eigentlich, so zumindest. Also es ist zumindest nicht doppelte. Immerhin. Also es ist so irgendwo dazwischen, immerhin. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Aspect Ratio und Auflösung an der Stelle, weil das ist halt das, was halt neu und anders ist, ist, dass man halt auf dem gleichen Device oder auf der gleichen Device-Klasse zwei unterschiedliche Aspect Ratios hat. Das macht so im Wesentlichen Schmerzen. Wahrscheinlich haben wird an der Stelle, weil wir wissen ja immer noch nicht, ob nicht das Betriebssystem da irgendwas von übernimmt und das nur für Sonderfall du selber machen kannst. Oder wir wissen auch vor allem nicht an der Stelle, ob da, also wie, mit welchen Kniffen diese Kompatibilitätsmodus denn belegt wird. Also ist es so, kann das live umgestellt werden oder nicht? Ja, muss die App das unterstützen, dass man wie bei einem Incoming Call einfach schmaler wird, wenn man den anzeigt, also wenn man die Statusbar anzeigt, ist es ja im Moment nur so, wenn man nicht die Statusbar anzeigt, hat man immer den vollen Screen zur Verfügung und da könnten sie schon einfach einführen, dass das immer eine optionale Geschichte ist und dass du halt vielleicht ein Betriebssystem-Feature hast, was diesen Platz so einnimmt, temporär, wenn der User das will. Schlimm. Also ich fände das total schlimm, wenn das so wäre. Also stell dir nochmal vor, Multitasking-Wechsel wäre dann praktisch nicht mehr so, die App fährt oben raus, sondern die App wird halt schmäler. Ja. Meint ihr dann, werden die alten Phones auch unterstützt für lange Apps und das wird einfach gequetscht? Nee, aber um dann nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade sagtest, also das wäre wirklich mein Albtraum an der Stelle, wenn sie sagen so, wir blenden jetzt hier oben immer Notifications ein oder irgendwie wir benutzen das für irgendwelche Softbuttons oder also irgendwie so wirklich, dass es in der Regel halt ein Betriebssystem fällt, das die ganze Zeit vom Betriebssystem bespielt wird. Weil es halt so, für mich ging diese ganze Design-Maxime von du hast hier eine Leinwand und dieses Gerät wird das, was du startest. Ja, also ja. Das war ja anfangs immer die Aussage, so hier, dieses iPhone oder dieses iPad ist die leere Leinwand und wenn du da darauf ein Spiel startest, dann ist es das Spiel oder das Autorennen und wenn du darauf irgendwie ein Malprogramm startest, dann ist es halt eine Fläche, wo du malen kannst und so dieses ganze Chrome, um da den Begriff von der Konkurrenzfirma zu verwenden, das ist halt einfach weg und geht aus dem Weg. Und dass da jetzt irgendwie so ein Chrome-Balken immer da wäre, das fände ich irgendwie doof. Ja, also ich denke eher in eine andere Richtung, so wenn du die Statusbar anzeigst, so auf der Seite, musst du eh mit Incoming Calls und so weiter rechnen. Mhm. Also hast du, wenn die Statusbar angezeigt wird, vielleicht einen anderen Modus, wie jetzt Multitasking dann funktioniert. Also oder wie jetzt, also Multitasking ist ja noch der Switcher, dass der Switcher eben zum Beispiel die App noch komplett sichtbar lässt oben, während du das anzeigst und dass die noch komplett aktiv ist, anstatt dass sie rausfährt. Mhm. Und ich denke eher in so Detailgeschichten, also nicht in was ständig nicht da ist, aber was vielleicht optional vom User für irgendwas benutzt werden kann. So. Aber das fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen an nach Verschwendung. Ich versuche nur an Sachen zu denken, die nicht nur heißen, okay, das Ding ist länger und du nutzt es oder nutzt es nicht. Ja. Mhm. Potenziell ist es irgendwie die cleanere Solution, das nicht zu tun. So. Aber wer weiß. Also ich glaube schon, dass da noch irgendwas kommt mit dem mehr an Space, außer, okay, ihr habt das mehr Pixel, die Listen sind länger und ihr könnt, also wie pitche ich denn das? Also HD-Filme haben jetzt weniger Balken? Oder also was ist eigentlich, was wird der, das finde ich das Spannende, also was ist der Pitch für dieses Ding? Wie verkaufen sie es? Das ist echt die Frage so. Also ich glaube nicht, dass es sich also rein darüber verkaufen lässt, zu sagen, ja, du hast im Homescreen jetzt eine Zeile Apps mehr. Ja, also, und mehr Platz in den Foldern. Ja, ich weiß ja nicht. Was ist denn der Grund, warum sie das überhaupt gemacht haben? Ja, das ist das Spannende. Genau. Und das warum sie das gemacht haben werden, ist, glaube ich, die richtige Zeitform. Ja, aber mit dem wäre es auch pitchen an der Stelle. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also aus Apple-Perspektive muss es schon was sein, was klar an den User geht. Also irgendwie so, die 16:9 ist das Format der Zukunft, whatever year of HD. Das wäre so ein Bullshit-Pitch. Das Jahr des HD. Ja. War nicht abzusehen vorher. 2003 war Year of HD, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ganz schlimmer auf der Sony. Sony Steve Sony hat damals 2003 oder 2004 war der Year of HD. Also das Seitenverhältnis selber könnte interessant sein, wobei, wenn es hier 3:4 ist, warum das iPhone-Seitenverhältnis anders machen. Die kann man, nee, ich weiß es nicht. Ich hab echt keine Ahnung, was denn dieser Pitch sein wird an der Stelle. Und das, da bin ich gespannt. Ja, mal sehen. Ja, was ich noch vorhin sagen wollte, ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt an dem Punkt angelangt sind, wo die deprecated Geräte eine kritische Masse erreicht haben. Weil ich glaube, früher war das kein Problem. Wer hatte schon ein iPhone 1? Ja. Das waren einfach ein paar Leute, die Early Adopter waren und was weiß ich. Aber jetzt ist es so, dass wir plötzlich eine unglaubliche Masse an, in Anführungszeichen, Müllgeräten haben, die noch genutzt werden, aber gar nicht mehr mit den aktuellen Systemen kompatibel sind. Also ich kenne ganz, ganz viele, diese Geräte, die wandern nicht auf den Müll, sondern alte iPhones, da hast du immer 20 Interessenten, wenn du dir ein neues holst, an die das geht und die das benutzen wollen und halt so Kram machen wollen. Ich bin gespannt, wie man da in der Zukunft überhaupt mit umgeht. Hm. Weil neue Apps, du kannst die nicht ewig rumsupporten bis zum iPhone irgendwas zurück. Nee, das macht die Apple ja auch unglaublich schwer. Also wenn du wirklich jetzt noch für alles entwickeln willst, da bist du ja schon ziemlich auf dich allein gestellt. Da brauchst du ja mindestens 3 Versionen von macOS und Xcode. Ja, und vor allem eben noch so, du kannst es ja nicht mal mehr testen. Also wenn du jetzt zum Beispiel dein Original iPhone an dein aktuelles Xcode anschließt, dann sagt er, ist not supported anymore. Also du könntest nicht mal mehr sinnvoll entwickeln und testen dafür. Und das ist schon krass. Ich meine, wir mit Carcassonne unterstützen es im Moment ja noch, aber es ist jetzt auch nicht für ewig. Und wenn Apple, also Apple hat wirklich ganz klar die Guideline, so das Einzige, was man sinnvoll testen kann, sind, ist die aktuelle und die vorhergehende iOS-Generation und die Geräte, die darauf verlaufen. Mhm. Für alles andere geh scheißen. So, das Interessante ist aber, sie haben zwei Märkte. Und in den einen Markt haben sie erzogen, hey, dein Gerät hält halt nur 2 Jahre und danach kannst du es nicht mehr vernünftig benutzen. Mhm. Der kauft sich neue. Aber dadurch, dass er sich dauernd neue kauft, entsteht ein zweiter Markt von Leuten, die immer ein altes Gerät haben werden, ihr Leben lang. Halt immer so 2 Generationen zurück, also das, was eigentlich schon abgeschnitten ist. Und ich habe fast das Gefühl, dass Apple sich noch gar nicht überlegt hat, dass es diesen Markt gibt und wie geht man damit eigentlich um. Also im Moment ist es ja so, dass die neue Gerätegeneration, zumindest wenn man den Zahlen von Onkel Phil glauben darf, immer mehr verkauft hat als die gesamte Summe von Geräten davor. Das heißt, solange sie so ein Wachstum haben, ist es ja maximal paritätisch. So. Ja, also, ja, ja. Und wenn sie 2 Generationen unterstützen, dann haben sie praktisch so ein Viertel, ein Drittel, ein Drittel der aktiven Leute sind auf abgeschnittenen Geräten. So. Und das Problem mit diesem Wachstum ist halt, dass es sich nicht ewig exponentiell beibehalten lässt. Ewig nicht, aber schon noch, also 1-2 Generationen geht es glaube ich schon noch. Ja, aber das sehen wir ja nicht nur bei Apple und den iPhones, sondern so insgesamt. Auch Apple wird, wie du richtig sagst, in 1-2 Generationen spätestens dann eingeholt und muss sich da was überlegen. Ja, also ich glaube nicht, dass sie momentan einen Plan dafür haben, weil das halt irgendwie der ganzen Strategie und der ganzen Philosophie auch zuwiderläuft, einen langfristigen Support zu machen und irgendwie Stückzöpfe nicht abzuschneiden. Das ist ja mehr oder weniger Erfolgsgeheimnis zum Teil, dass sie eben den alten Scheiß wegwerfen so und halt irgendwie den neuen coolen Scheiß machen. Aber Also auf der einen Seite, sorry, mach ich. Auf der einen Seite ist es ja für uns Entwickler toll, dass die so rigoros sind, weil du eben den alten Kram nicht supporten musst. Auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch als Entwickler den Zorn der User ab. Natürlich. Und nicht Apple. Ja, Apple schon auch, weil du hast ja so ein Gerät, du kannst es nicht mehr ordentlich synken. Es gehen ja auch einfach viele Dinge nicht mehr. Aber ich denke, es ist schon auch, Apple verhält sich so. Ja, Apple verhält sich auf dem Desktop auch so. Rosetta ist weg. 32-Bit-Support ist teilweise weg in manchen Aspekten. Das ist wirklich so. Ja, Freehand ist tot jetzt. So, genau, was auch wirklich teilweise schlimm ist, ja. Mein Vater kann sein Solitär jetzt auf Mountain Lion nicht mehr spielen, so. Das ist so, das konnte er davor noch. Und das ist so sein Lieblingsspiel gewesen an der Stelle. Es gibt natürlich ein anderes, ein neues, und man kann es ersetzen, irgendwo kaufen und machen, aber so, that's the way Apple, wie sich Apple verhält. Und ich glaube nicht, dass ein größerer Erfolg eher dazu führt, dass sich Apple anders verhalten wird. Das einzige Problem ist halt, auf der iOS-Schiene haben sie halt noch einen kürzeren Zeitraum, ja. Da haben sie im Endeffekt wirklich so, das erste iPad wird jetzt abgeschnitten. Das ist wirklich so, alles, was älter als 2 Jahre ist, interessiert uns eigentlich nicht mehr, ist die Aussage unter auf den iOS. Ich habe mein altes iPad gerade erst vererbt. Mhm. Ja. Und das ist schon deprecated. Nee, aber so der einzige marktwirtschaftlich sinnvolle Ansatzpunkt wäre ja zu sagen, so unsere Geräte gehen einfach nach 2 Jahren kaputt. Hust, hust. Ja. So wie bei den Druckern. Mhm. Die sagen, ja, leider oft genug aufgeladen, fertig. Ja. Nee, aber so in gewisser Weise passiert das ja auch. Ja, wenn du jetzt ein Original-iPhone an einen aktuellen Mac anschließt, kriegst du keine Restore-Software mehr. So. Ja. Also das ist auch schon so, die Software, die drauf ist, läuft, aber du kannst es jetzt nicht nochmal platt machen gerade. Und das fand ich schon auch sehr befremdlich an der Stelle. Nun ja, also wir werden auf jeden Fall nächsten Mittwoch, haben wir gesagt, ist es, die Ohren spitzen und die Äuglein aufmachen und gucken, was passiert in Cupertino oder ist in San Francisco wahrscheinlich. Ich glaube, im Moscone Center war es angekündigt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Stream wird es wahrscheinlich wie üblich wieder keinen geben, aber mal sehen. Außer von Leuten im Publikum. Ja. Nächsten Freitag oder Donnerstag, je nachdem, wann wir die Sendung nächste Woche machen, werden wir dann berichten über unsere Eindrücke und was dann tatsächlich passiert ist von dem, was wir hier in der Glaskugel alles herbei nicht Pandora, sondern wie heißt die mit der Kiste? Cassandra also haben, genau. Ja. Na, aber die mit der Kiste heißt Pandora. Pandora, ja. Aber das hat andere Auswirkungen. Cassandra sieht die Zukunft ja. Und warum ich auf Pandora verhindern. Komme, ist aber durchaus gar nicht so unnachvollziehbar, weil unser nächstes Thema, zumindest das, was hier steht, links da keiner dabei und ich habe noch nichts davon gehört, deswegen muss uns der Dominik da gleich was zu erzählen, was mit Pandora zu tun hat. Ah, das war heute ganz aktuelle Rumors. Und zwar wurde gemeldet, dass Apple in Verhandlungen mit Radiosendern, glaube ich, ist wegen werbefinanzierten Radiodienst, also mit Musikprovidern in irgendeiner Art und Weise auch, um eben so einen Pandora-ähnlichen Dienst vielleicht anzubieten. Das ist Rumors gerade. Ich glaube, da hören diese Rumor-Geschichten auch schon auf. Also wenn du sagst Pandora-ähnlicher Dienst, meinst du so ein Artist-Radio quasi, wo ich sagen kann, ich höre gerne Kings of Convenience und Arcade Fire und LCD Sound System und dann macht er da irgendwie eine Radiostation, die so ähnliche Musik spielt. Was ja im Endeffekt schon so Genius-Playlists sind, aber halt mit iTunes, also iTunes-Match, wo du nicht, wie auch immer. Also das ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Die Wall Street Journal hat was geschrieben, ich glaube, da sind alle aufgesprungen drauf und hat aber auch nicht wirklich große Inhalte drin. Die einzige Aussage ist, da finden wohl irgendwie Verhandlungen statt. Verstehe. Ja, also sie werden ja, also mittlerweile macht das ja nahezu jeder, Spotify macht das ja auch. Ja. RDO oder wie Radio oder wie man das spricht, macht es glaube ich auch. Mal gucken. Ja, und mit iTunes Match haben sie ja auch so ähnliche Content-Deals haben sie ja schon. Hm. Ja, haben wir ja letztens mal festgestellt, dass man da als Content-Provider ja auch irgendwie einen minuskulären Anteil Download, bekommt für den Download dann. Hm. Und entsprechend, also in den Sternen steht, würde Sinn machen. Also ich würde mich ja freuen, wenn für den, ich glaube nicht jetzt für den 12., aber wenn dann die iPods geupdatet werden und es wirklich so ein iPod-Event nochmal gibt, was ich schon glaube, vor dem Weihnachtsgeschäft, wenn da wirklich mal iTunes so den Todesstoß bekommen würde und zerlegt werden würde und dann in so einem Kontext wäre es dann auch schön, wenn praktisch so eine Radiostation als extra Dienst würde passen. Ich habe die Hoffnung ja schon aufgegeben auf den Tod von iTunes, aber ich würde mich echt freuen. Es muss. Es ist so ein Klotz am Bein. Ich meine, das größte Problem bei iTunes ist, dass es so das Standbein auf Windows ist auch noch. Ja. Aber das kriegen sie auch mit anderem Zeug hin. Oder nicht, je nachdem. Mhm. Safari gab es, glaube ich, nicht, das Update für Windows, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es inzwischen. Da wäre mir neu, dass der Safari Windows Support eingestellt wurde. Naja. Mal gucken, was da noch passiert. Jetzt wollen wir uns erstmal darauf konzentrieren, auf die nächste Woche zu blicken und zu sehen, was dann passiert. Nicht auf die nächste Woche warten müssen wir bei Amazon. Die haben nämlich gestern einen neuen Kram vorgestellt. Und zwar Dinge, die sie Kindle nennen. Ich widerspreche da teilweise. Im Wesentlichen neu ist der Kindle Fire HD und der Kindle Paperwhite. Nicht Paperweight, sondern Paperwhite. Wichtige Unterscheidung. Eine Familie von den, ich glaube aus Mysterio Lane waren auch die Paperwhites, aber... Kann sein. Nun ja, kommen wir zuerst zu dem Gerät, das ich nicht als Kindle bezeichnen würde. Okay. Nämlich der Fire HD. Der Kindle Fire HD, auch in Deutschland? Den gibt es auch in Deutschland, das ist richtig. Das ist irgendwie auch relativ neu, dass es einen Kindle tatsächlich mit der Vorstellung in Amerika dann auch gleich in Deutschland gibt. Also zumindest so das High-End-Gerät. Mhm. Was ist das? Ist das ein 9-Zoll-Tablet, oder? 8,9 war es, glaube ich. Nee, HD heißt auch der. Auch der Ach ja, den gibt es dann wieder in zwei Größen. Den gibt es in zwei Größen. Es gibt praktisch das 7-Zoll-Gerät, was mehr oder weniger dieser Nexus-Formfaktor auch ist. Und jetzt mit dem HD-Version auch, also High DPI heißt auch von der Auflösung. Ist das dann High DPI oder nicht? Das heißt HD. Ich weiß nicht, ob das High DPI heißt. Also das Kindle Fire HD ist auch beim 7 Zoll der mit derselben Auflösung wie das Nexus 7, nämlich 1280 mal andere Dimension für 27p. So, das ist so dieses Fernseher-HD. Aber so Retina-ähnlich ist es. TM. Ja. Ja, kann man genau so sehen. Also eher so MacBook Pro Retina-mäßig. Mhm. Also nicht jetzt wirklich großartig. Für die Kindle-Leute auch kein großer Upgrade, also von der Auflösung 1024 oder so auf 1280. Also, es ist so ein bisschen mehr. Aber es ist halt, spielt halt wieder mit in derselben Liga wie die anderen Geräte. Genau. Da war so ein bisschen das Problem an der Stelle. Und sie haben auch ein 9-Zoll-Gerät gemacht. Ja. Also, oder 8,7 heißt Zoll. Also, was ich da noch nicht verstanden habe, heißt der anders oder ist das einfach, also, weil früher haben sie die Kindle ja, die großen Kindles ja irgendwie auch noch unterschieden zwischen Kindle und Kindle DX. So. Die Kindles meinst du jetzt, ja, nicht die Fires. Ja, ja, ja. Nur weil du hast so. Ich weiß. Also ich habe jetzt irgendwie mit dieser ganzen Fire HD Berichterstattung immer so, das ist immer unklar, was gemeint ist. Ist das 7 Zoll oder das 9 Zoll Device gemeint? Es heißt Kindle Fire HD und dann 7 Zoll, also es gibt Kindle Fire HD ohne Benennung, das ist das 7 Zoll Gerät, weil der Fire halt so diesen Formfaktor hat. Oder der Kindle an sich ja auch ungefähr die Größe. Ja, ein bisschen ungefähr kleiner. Die Größe, Herr Podcaster. Was? Ja, ungefähr er hat so ein Nexus 7 in der Hand gerade und hielt das in den Raum. Ja, ungefähr die Größe wie das Kindle Fire halt auch. Ja, ja. Ach so, die Größe. Genau, und das Kindle Fire HD 8,9 Zoll, das heißt halt so 8,9 Zoll. Ach so, das heißt dann tatsächlich 8,9 Zoll. Ja, ja, okay. Mhm. Ja. Ich bin jetzt komplett verwirrt, aber Too Long Didn't Listen. Es gibt zwei neue Fires, die heißen beide Fire HD. Eines ist 7, eines ist 9. Ja, okay, toll. Gut. Das Fire HD löst mehr oder weniger das alte Fire ab, zumindest im amerikanischen Markt, glaube ich, für $200. Oder es gibt das andere auch noch im Verkauf, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, sie verkaufen das alte auch noch. Okay, aber es bleibt bei auf dem $200-Price-Point, wo das Fire vorher auch war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist ein bisschen billiger geworden, glaube ich. Das praktisch 8,9 Zoll-Gerät beginnt bei $300. Ja, was bei dem iPad 2 ist, glaube ich, bei 400, oder? Ist ja, bei 300, also, ist bei 400. Das ist definitiv günstiger. Kampfansage ans iPad. Im Moment günstiger, im wahrscheinlich Moment, danach dann irgendwie vielleicht nicht mehr. Who knows? Mal abwarten, dann. Und die Wi-Fi-Variante ist 300 und die auch noch mit LTE, also die 4G-Variante ist bei 500. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch unterschiedliche Größen im Sinne von Content-Platz. Gigabyte-mäßig. Und laufen tut da drauf halt diese Amazon Android Fork. Ja, der hoffentlich auch eine neue Version dann bekommen hat, oder man weiß es nicht so genau. Was man auch nicht so genau weiß, ist, wann das Paperwhite nach Deutschland kommt. Das Paperwhite ist nämlich so der neue Kindle tatsächlich. Also wenn ich Kindle sage, dann meine ich einen E-Paper, E-Book-Reader. Mhm. Und was dieses Paperwhite von dem bisherigen Kindle unterscheidet, ist, dass es tatsächlich weiß ist, also so nicht so gräulich so. Also die Hintergrundfarbe sozusagen. Und dass es leuchtet, was ja mein Killer-Feature ist beim Kindle. Was ich ja schon oft beklagt und wehklagt und bejammert habe, dass dieser Kindle nicht leuchtet und dass ich eigentlich gerne einen fluoreszierenden Kindle hätte. Fluoreszierend ist es jetzt nicht geworden, sondern Vordergrund beleuchtet, aber immerhin. Mhm. Aber es bleibt E-Ink. Es bleibt E-Ink. Das, also wie ich das sehe, ist es tatsächlich jetzt so eine Leiste über dem Display, so ein bisschen wie Keyboard-Beleuchtung sozusagen, die einfach so Ambient-Licht über dem Display macht. Also es ist nicht eine Hintergrundbeleuchtung, weil das ist bei E-Paper, glaube ich, auch relativ schwierig. Ja. Aber es ist halt zumindest hell beim Lesen. Ja, und das dürfte dann auch reichen. Ich glaube, es ist von der Idee her auch angenehmer, weil dich halt nichts direkt anleuchtet, sondern nur indirekt. Das macht schon einen Unterschied. Also ich erinnere mich auch noch an die weiß ich nicht, bei irgendeinem von den Palms war das auch mal so, dass es in die andere Richtung ging. Also sind eigentlich die ersten, irgendwie Barnes & Nobles hat den Glowlight E-Reader schon rausgebracht letztens, der nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Und selbst den Kindle konnte man ja auch kaufen mit dieser Lederhülle, in die so eine Lampe eingebaut wird, die über den Strom vom Kindle betrieben wird. Ach, süß. Und das hat auch eine LED-Lampe und macht halt irgendwie einen nicht wesentlichen Stromverbrauch im Vergleich. Und man kann trotzdem halt irgendwie so lange sein E-Book lesen. Mhm. Ja. Also den Paperwhite gibt es in 3G und nicht 3G? So. Ja, so. Wie halt alle Kindles bisher, Wi-Fi oder 3G. Es gibt ihn aber nicht mit Keyboard. So, es ist wirklich diese. Genau. Touchscreen. Ja, so Keyboard ist ja auch deprecated. Also es gibt ja nur den Kindle Touch und den Kindle im Prinzip mittlerweile. Mhm. So, der eine hat Tasten, also so dieses Bedienkreuz, und der andere hat gar nichts. Und der Kindle mit Tastatur, der ist ja so auf dem Weg nach draußen, also so Legacy, den kann man zwar noch kaufen, aber das ist nicht mehr der aktuelle heiße Scheiß. Also wenn man sich die neuen Geräte so ansieht, das ist schon ein unglaublicher Unterschied zu dem allerersten Kindle vom Design. Oh ja. Also, wie lange gibt es den Kindle jetzt? Das ist nicht so lang, oder? Zwei Jahre? Schon so, nee, eher schon drei, länger, vier, glaube ich. Drei, vier schon? Mhm. Okay. Ja, aber so dieses Paperwhite, das wäre interessant, also für mich auch, weil Licht finde ich gut. Aber bisher ist er nur angekündigt für Amerika und das auch erst am 1. Oktober. Mhm. Das heißt, es dauert auf jeden Fall noch einen Monat, bis man ihn in Amerika kaufen kann, bis man ihn in Deutschland kaufen kann, dauert es gegebenenfalls noch länger. Okay. Ah, und selbst den Kindle kann man hier im Pre-Order nur und kommt dann nächste Woche. Mhm. So der normale Kindle, wohl auch wegen geupdatet, ja. der nicht HD, der Fire HD, Entschuldigung, Kindle Fire HD, selbst der nicht HD hat einen Liefertermin auf 14. September und der Kindle Fire HD hat auch einen Liefertermin auf 14. September, was ja interessant ist, weil dann hat man zumindest schon mal die iPhone 5 Announcement, bevor das Zeug geschippt wird. Mal gucken. Es ist auch interessant, ob da jetzt irgendwie eine Reaktion dafür stattfindet, also ob das irgendwie relevant genug Markt ist, damit es einen Kommentar auf der Keynote dann nächste Woche abkriegt. Mal gucken. Mal gucken. Ist ja ganz interessant, dass da nicht Microsoft der Gegner ist mehr. Also früher waren ja schon bei den Mac-Keynotes ja immer so Seitenhiebe auf Microsoft. Inzwischen ist es komplett irrelevant. Ja. Aber Microsoft auch ein guter Punkt, weil auch andere Firmen haben diese Woche neue Geräte vorgestellt, nämlich Nokia. Auch bekannt als Tochterfirma von Microsoft. Könnte man etwas zynisch sagen. Ja, aber nur genauso zynisch, wie jetzt damals Apple eine Tochterfirma von Microsoft war. Ja, schon ein bisschen schlimmer. Aber nur ein bisschen. Ja. Also Microsoft hat damals keine Menschen bei Apple in dem Vorstand installiert. Das ist schon ein Unterschied. Das stimmt. Naja, aber Nokia hat das Lumia 920 vorgestellt. Mhm. Ich las davon so vor gefühlten 4-5 Tagen in meiner Twitter-Timeline, irgendwie der Herr Olmer hat das geguckt und ich glaube Leo auch, und die waren eher so nicht begeistert vom Präsentationsstil zumindest. Okay. Also das war wohl wieder mal dröge, wie man das so kennt. Mhm. Ich habe das jetzt nur aus zweiter Hand, deswegen ist das jetzt auch keine wertende Aussage, ich gebe das nur wieder. Aber so an sich schien dieses Lumia erstmal einen guten Eindruck zu machen, so als Gerät zumindest. Ich habe ein paar Stimmen gelesen, so hey cool, wenn ich mir kein iPhone kaufen will, dann kaufe ich mir vielleicht ein Lumia, weil das sieht ja ganz nett aus. Mhm. Und läuft Windows Mobile Phone 8 drauf, soweit ich genau, das erste praktische Telefon mit Windows 8 wirklich am Start, also diesem Feature Parity Geschichte mit Windows 8 an der Stelle. Ich finde ganz interessant, es gibt einiges an Videos im Netz dazu, unter anderem so ein der Chefdesigner, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, oder der Chef von der Windows Phone 8 Division, der nicht, hat dann zu dem Anlass eben trotzdem nochmal Metro UI gesagt. In diesem Werbevideo. Ich habe das verlinkt auf meinem Twitter-Account. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. Ja. Ja, das gibt Ärger. Naja, aber an sich ist es ein Windows Phone, glaube ich, ein ganz schönes Windows Phone 8 Gerät. Mit der Windows Phone 8 Experience? Genau, mit der Windows Phone 8 User Experience. User Experience, Entschuldigung. Ja, muss man schon auch richtig sagen. Es ist relativ groß. Mhm. Es hat eine ganz schicke Auflösung von 1280x768, was so, was auch so Retina-Größenordnung ist. Mhm. Was ich nicht genau weiß, ob das halt immer noch wirklich ein nerviges OLED-Display ist oder ein LCD-Display. Es steht hier zwar ein IPS. Ich weiß nicht, ob über IPS alleine das schon aussagt, weil das... Ich glaube, IPS alleine sagt das aus, ja. Okay, dass es ein LCD ist. Mhm. Weil diese OLED, ich mach mal Wabenformanordnung, die bei dem Lumia davor ist, da kannst du mich jagen mit. Also da brauchst du überhaupt nicht mal ankommen. Ja, An sich, das Telefon angekündigt, kommt irgendwann noch dieses Jahr so. Und auch halt potenziell interessant, weil erst das Windows 8 Phone, also Windows 8 Mobile Phone. Aber es gab ja auch so ein bisschen Stress. So. Ja, sie haben so ein bisschen verkackt, weil mitbekommen haben wir es nicht mal deswegen, weil der Olmer da reingeguckt hat, sondern weil sie für ihre Kamera Werbung gemacht haben, und zwar hat die einen optischen Bildstabilisator. drin, was ja an sich eine schöne Sache ist. Also wir haben nur digital, glaube ich, auf dem iPhone. Und den Unterschied hat man eigentlich schon immer gemerkt und gesehen auch. Und gerade für Videos aus so einem leichten Gerät lohnt sich das auch. Mhm. Und da haben sie eine Werbekampagne gemacht mit so einem Video, wo jemand, wo also zwei... Fährt so ein Pärchen, ein Mann und eine Frau, fahren Fahrrad. Der Mann filmt irgendwie die Frau und dann gibt es halt so diesen Splitscreen, wo links steht No OIS, also No Optical Image Stabilization, und rechts steht halt OIS. Und dann sieht man halt, links wackelt es halt und rechts wackelt es halt nicht und sieht halt irgendwie butterweich aus, wie auf Schienen. Dann geht das Video halt noch weiter und dann zoomt es halt nochmal, also dieser OIS-Bereich, der zoomt dann nochmal auf und du siehst halt in voller Größe und voller Pracht, wie butterweich und ohne Erschütterung dieses Video dann plötzlich mit dieser Optical Image Stabilization machbar ist, selbst wenn du halt auf einem Fahrrad fährst. Ja. Tja. Genau. Und es ist ja einem schon nahegelegt, dass dieses Video dann mit diesem Gerät oder zumindest mit dieser Technologie aufgenommen wurde in irgendeiner Form. Zumindest vielleicht mit einem Prototypen. Es ist impliziert schon so ein bisschen, das wäre jetzt tatsächlich so irgendwie das, was mit dem Telefon zu tun hat. Ja. Und nicht nur so ein grundsätzlicher Vergleich. Wie sieht etwas mit Stabilisation und ohne Stabilisation aus? Ja. So. Jetzt haben da allerdings, wie das mit dem Internet so ist, mal Leute genauer hingeguckt und sie fahren da, also die beiden Fahrradfahrer, fahren während diesem Video an einer reflektierenden Fläche vorbei und da sieht man, dass da nur ein Fahrradfahrer, nämlich die Fahrradfahrerin ist und das andere ist ein weißer VW-Bus, in dem ein Typ sitzt mit einer DSLR. Ja. Ja. Und die DSLR ist halt so wahrscheinlich auf so einem Steadicam-Setup. Ja. Was natürlich auch erklärt, warum alles so butterweich und schön aussieht. Was allerdings jetzt nicht so wirklich den Effekt der Kamera illustriert. Ja. Interessanterweise hat Nokia relativ schnell reagiert und das zugegeben. Ich meine, bei so einem Bild, also es ist ja auch wirklich so ein Screencap, man sieht wirklich ganz deutlich, dass das so ist. Ja. Deswegen hat sich ein bisschen rausgewunden, ja, das ist nur so ein bisschen Pseudo-Footage in die Richtung. Man will dem Benutzer das ja nur erklären, wie das an sich funktioniert. Was zum Teil natürlich schon auch stimmt, bei diesen ganzen Werbefuhren passieren so Dinge, aber es ist schon auch sehr dreist an der Stelle. Aber volles Krisenmanagement, dann auch mit Blogartikel dazu und dann danach eben auch mal ein Video, ein echtes Video gezeigt, mit und ohne, was ein ganz anderes Setup hat, was nämlich einen Fußgänger hat, der auf einem Pier auf eine Frau zugeht und das mit und ohne Stabilisierung, wo man auch einen deutlichen Effekt merkt, aber einerseits ist das Video natürlich total unspektakulär, so, also ich verstehe schon, warum die Marketingabteilung lieber das andere benutzt hat. Klar. Es ist halt so ein bisschen, auch ein bisschen fader. Die Qualität von dem Video an sich ist halt auch schlechter, weil es halt ein echtes Telefonvideo ist auch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also Qualität von echten Aufnahmen ist dann ja auch noch in einer zweiten Geschichte ein Problem gewesen, weil nicht nur, dass sie eben dieses OIS-Feature so ein bisschen freizügig illustriert haben in ihrer Kampagne. Sie haben ja auch Bilder veröffentlicht von der Kamera, also Stillbilder. Still Photograph, also so Bilder. Bilder. Fotos. Nicht bewegt Bilder, Fotos. diese Fotos, die sahen halt auch sehr beeindruckend aus. Ja. Und soweit ich, also die Implikation war zumindest hier, das wurde auch mit der Kamera gemacht. Jeder, der sich mit Fotografie aber ein bisschen auskennt, der hat irgendwie relativ schnell gesehen, das kann eigentlich nicht so wirklich sein. Wenn man sich so ein bisschen mit Blenden und Gedöns und F-Stop und was nicht alles auskennt, dann weiß man wohl, wie so Reflexionen aussehen von Licht und Refraktionen von Licht vor allem auch, also Lichtquellen. Und diese Lichtquellen, die hatten halt so diese Strahlen, die weggehen von ihnen und viele davon. Und wenn du da so eine Kamera hast, die so ein F2 hat, fix, dann geht das halt einfach nicht so. Ja, und auch da hat Nokia dann gleich wieder zugegeben. dass das Stills waren aus dem eben besagten Video und deswegen auch mit dieser eben besagten Kamera gemacht wurden und nicht mit dem Lumia-Ding und hat dann auch, glaube ich, Bilder nachgeliefert. Aber es ist trotzdem schon ein ziemlicher PR-Gau schon wieder. Ich meine, wir erinnern uns bei der Einführung von dem 800er, ist ja erstmal so mit dem ersten Update das ganze Ding kaputt gegangen. Ach ja, so. Stimmt, es ist jetzt nicht so eine Serie von vertrauenserweckenden Telefonen im Moment. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ich halte es nach wie vor einfach interessant, eben auch aus dem Gesichtspunkt erstes mit neuen Betriebssystemen, aber ja, mal gucken. Ja, also ich glaube auch, dass es ein ordentliches Gerät sein wird, gar keine Frage, aber werbemäßig haben sie es ein bisschen verkackt und es ist auch noch nicht klar, wann es genau rauskommen wird. Hat auf alle Fälle so das iPhone, ich glaube auf alle Fälle kommt das iPhone 5 vorher. Das hilft ihnen natürlich auch nicht. Ich finde es als ein Verbraucher relativ irritierend, diese Ankündigungen von Produkten. Oder dass man keine Ahnung hat, wann es gibt, also auch der, jetzt wollte ich sagen, Slate PC. Surface. Sie nennen es noch Slate. Auch der Ding hat wieder Slate genannt, die Geräteklasse. Wenn du jetzt nicht darüber geredet hast, dass es kein Erscheinungsdatum gibt, hätte ich das schon wieder komplett vergessen, dass es dieses Gerät gibt. Ja, das ist komisch, aber es ist eigentlich üblich gewesen. Es ist schon so, dass Apple das schon länger so gemacht hat, dass es zumindest zeitnah, also Ankündigung mit Termin und Preis hat Apple eigentlich schon immer gemacht. Aber üblich war das woanders nie. Also bei Microsoft gab es ganz, ganz selten Ankündigungen mit wirklich Lieferzeitpunkt. Ja, jetzt weiß ich auch endlich wieder, wie Microsoft Surface jetzt heißt. Also das, was vorher Microsoft Surface Big war. Big Ass Table? Nee, Pixel Sense. Das macht ja Sinn. Ja, ja. Sogar pixelmäßig. Ja, aber es gibt immer noch keinen Termin. Für das Surface? Mhm. Ja, zum Weihnachtsgeschäft oder so war aber trotzdem die Ansage. Okay. Aber es gibt Leute, die hands-on mit einem Windows RT-Gerät gemacht haben, wenn man schon in dieser Ecke sparen. Windows 8 ist ja auch Windows 8 ist ja rausgekommen. Genau, das arme Windows. Der Gruber hat es verlinkt. Ich glaube, deswegen habe ich es mir angeguckt dann auch. Also ansonsten hätte ich es auch nicht mitbekommen. Mhm. Und auf der IFA. So. Ja, das war jetzt IFA. Okay. Ja, so. Genau, auf der IFA gab es Geräte zum Antatschen, die Windows 8 wohl schon die Final Nicht-Beta drauf haben, RT. Und interessanterweise ist in Windows 8 RT schon auch noch diese Windows Desktop noch komplett drin. Ja, ja. Ja. Office ist auch komplett auf der Desktop-Seite, komplett touch-unoptimiert. Also da kannst du mit den Menüs rum vorwerken und nicht treffen. Das sieht man in dem Video schon mal ganz gut. Und wahnsinnig viel passiert auf dieser Windows-Seite auch noch. Also auch Einstellungen. Das ist zwar so diese RT. Ich dachte, bei RT gehen sie wenigstens den Weg, dass du eigentlich in dieser Windows 8 Experience bleibst. Also Metro. Und ganz wenig mit dem Desktop oder so. Also hat nichts mehr damit zu tun hast. Aber nee, ist nicht so. Und finde ich doppelt irritierend auch, weil du natürlich Binaries brauchst für ARM an der Stelle, die auf der Desktop-Seite laufen. Also es ist ja nicht so, als könntest du mit diesem Ding so viel anfangen. Ja? Also jenseits von Microsoft und allen aktuellen Produkten, die halt diesen Schritt auch machen, auf ARM zu kompilieren und es dann dahin zu packen, wirst du auch das wenig nutzen können. Und ja, schade eigentlich. Ich hätte gedacht, Windows RT könnte eher dann so die iPad-Konkurrenz werden von Microsoft an der Stelle, aber... Ich habe letztens wieder Hackers gesehen. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, die RISC-Architektur, sie wird alles verändern. Der sich ja dann doch zuerst nicht ganz prophetisch bestätigt hat und mittlerweile halt dann doch. Armes Akon, aber braves iPhone. Gut. So viel zum, es gibt neue Sachen, die man irgendwann vielleicht mal bald kaufen kann, TM. Was man schon kaufen kann, kommt nämlich jetzt, nämlich die Konsumtipps. Und als erstes habe ich hier eine Nahverkehrs-App. Ja, ich habe ja immer die MVV-App benutzt, hier in München. Verstehe ich nicht. Was benutze ich eigentlich? MVG. Bis sie nicht mehr ging. Irgendwann ging sie nicht mehr. Ach, die geht nicht mehr? Echt? Da war ich frustriert. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal geupdatet haben oder so. Ach so. Oder ob sie einfach kaputt ist. Ich habe die MVV-App, glaube ich, nie benutzt. Und habe es dann halt immer übers Web-Interface gemacht und das nervt wie die Hölle. Und habe mir jetzt aber auf einen Tipp hin MVG-Fahrinfo runtergeladen. Und war eigentlich relativ positiv angetan. Mal so zum Überblick, die ist wohl von einer Firma, die MetaQuark heißt. Und die haben auch Apps gemacht für Berlin, Dresden, Nürnberg, Stuttgart. Genau, also das ist ja historisch so, dass Fahrinfo erstmal Berlin war. Mhm. und lange Zeit nur Berlin war und alle hatten davon geschwärmt, wie toll Fahrinfo ist und man saß hier so versauernd mit der MVV-App, die scheiße war. Und irgendwann gab es dann eben so die auch mehr Daten, weil sich die MVG und andere Verkehrsbetriebe dann doch mal erbarmt haben, die Daten rauszugeben. Was ich total erstaunlich finde, weil ich glaube, die sind sehr unflexibel. Mhm. Und umso toller finde ich es. Also wenn ihr in einer Stadt lebt, in der es diese App gibt, ladet sie euch runter. Also für die Stadt. App gibt, ja. Ja, oder wenn ihr da hinfahrt in ja, eine Stadt. Auch. Ich meine, es soll ja Leute geben, die öfter mal zum Beispiel nach Berlin fahren. Mhm. Dann ist das total praktisch. Die hat ein paar sehr nette Features. Zum Beispiel erstens, man kann sich die Fahrpläne angucken. Die sind da mit drin. Mhm. Zweitens, man hat schöne Darstellungen, wo man wie hinfährt. Du hast auch einen Location Service, dass er guckt, welche Haltestelle ist in der Gegend. Und ein total irres Feature, was weiß ich nicht, warum das drin ist. Aber irgendwie ist es sehr lustig, nämlich so Augmented Reality mäßig. Ja, total sinnlos. Ja, ich weiß nicht, ob es sinnlos ist. Es ist in einer konkreten Situation sinnlos. Ich fand es aber ganz spannend, mal zu Hause zu gucken, welche Haltestellen sind wo. Also er zeigt dir das Kamerabild und legt drüber, je nachdem in welche Richtung du hältst, welche Haltestellen in dieser Richtung sind und wie weit die entfernt sind. Mhm. Und eigentlich wollte ich sowas immer schon mal machen, so um zu gucken, vielleicht ist hier noch eine Nähere. Dafür brauchst du keinen Augmented Reality Scheiß. Ja, ja. Aber irgendwie ist es lustig. Okay, ja, also da können wir uns drauf einigen. Es ist einfach ein witziges Feature, es ist nicht wirklich nötig oder so. Das Einzige, was ich so ein bisschen, was mich stört an Fahrinfo ganz insgesamt, ist, dass es halt gleich aussieht. So, also Fahrinfo Berlin sieht so aus wie Fahrinfo mit dem MVG. Mhm. Und ich immer die falsche App starte und dann irgendwie erst merke, wenn er keinen Stachus findet, dass es jetzt nicht die richtige ist. Aber die Icons sind doch total unterschiedlich. Ja, ja. Ja, aber sie heißen halt Fahrinfo und über Spotlight und so. Du suchst über, okay, ja. Auf der anderen Seite war ich jetzt wieder froh, dass sie gleich heißt, weil nur so habe ich entdeckt, dass es die überhaupt für andere... Ja. Also es geht auch gar nicht um den Namen, es geht hauptsächlich darum, dass sie nicht anders aussieht. Ja, also wenn jetzt die Berlin-App irgendwie rot wäre und die München-App blau. Ach so, wenn du sie geöffnet hast, siehst du überhaupt nicht, dass du in der falschen App bist. Genau. Ach, innen drin, stimmt, weil sie ja überhaupt kein... Suchst dann die Verbindung. Das war nämlich ganz lustig. Ich habe mir die MVG angeguckt, Fahrinfo, und dann dachte ich, oh, das ist ja jetzt cool. Hm. Wie haben denn die anderen das gemacht? Hab nach Nürnberg gesucht, die runtergeladen und gesehen, genau, kommt mir bekannt vor. Ja, aber das ist ja gut. Auf hohem Niveau. Okay. Kann ich auch sehr empfehlen, benutze ich auch sowohl unterwegs als zu Hause. Wenn man das Problem hat, dass sie mal nicht geht, weil also ich hatte zum Beispiel mit der VBB, also mit der oder BVG, je nachdem wer gerade, also in Berlin schon mal das Problem, dass die Daten gerade nicht wollten, so, keine Ahnung, da war die Schnittstelle irgendwie über den Jordan gerade, dann kann ich so als zweite Option und Backup immer den DB-Navigator noch empfehlen. Mhm. Mit dem kann man nämlich nicht nur so Fernverkehr und ICEs gucken, sondern auch tatsächlich sagen, so, ich will jetzt hier vom Stachus zum Marienplatz und dann sagt er einem, hier musst du da in die S-Bahn einsteigen. Also in den größeren Städten funktioniert der auch ein bisschen mit den Daten. Mhm. In den meisten Städten so. Ja. Auch in den kleineren im Prinzip. Genau. Der Dominik hat sich was gekauft. Ja. Und das finde ich gar nicht gut, weil das muss ich mir nämlich jetzt auch kaufen. Tja, schade für dich, aber ich habe eigentlich, also was ich mir gekauft habe, wollte ich mir schon in San Francisco kaufen, weil da kam es nämlich raus zur WWDC. Mhm. Gab es da aber nicht, irgendwie mal auf die Schnelle aufzutreiben. Mhm. Und zwar, was es ist, ist ein Bluetooth-externes Audio-Dingsel, das gleichzeitig Strom, also eine Ersatzbatterie auch ist, weil es ein USB-Out hat. Und weil es ja eh eine Batterie braucht, um jetzt per Bluetooth alleine betrieben werden zu können. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Ziegelstein, der eine Käsereibe geheiratet hat. Ja, es hat so ein bisschen so, sieht aus wie so ein G5 Mini oder so, Mac Pro Mini. Genau. Und stimmt. Die Käsereibe. Und er hat ihn gerade angemacht? Und hat ordentlich Wumms. Also das war so, ich habe die Berichte gelesen, es gibt von ich glaube von Schaubauen gibt es ein Ding, das heißt Soundbrick. Das war so das Ding, was man vorher gerne gehabt hätte, aber irgendwie war das einerseits ein bisschen hässlich. Und schwachbrüstig. Irgendwie und irgendwas war da schwachbrüstig. Und der Braven selber, also Braven heißt das Ding, Serie 600, in dem Fall der 650 sogar. Ich weiß nicht genau, ob dessen Audioqualität wirklich besser ist. Er hat auf alle Fälle mehr Batterie als der 600er. Und ja, habe die Berichte gelesen und die haben gesagt, alles hey, top Sound. Mhm. Und ich fand die Größe spannend. Ich fand es interessant, eine externe Batterie dabei zu haben, wenn man den Sound schon dabei hat. Da kann man auch noch USB quasi dran flanschen und sein iPhone auch noch laden. Ja. Genau, oder irgendwelche USB-Geräte inzwischen. Also auch so mein, wie heißt es denn hier? Mein Nexus. Andere Braven Audios. Aber so zur Musikübertragung kannst du Bluetooth verwenden. Genau. Da unterstützen die auch diesen AT whatever Codec. APTX, aber das kann iPhone noch nicht, aber der Mac kann es schon. Genau. Ich weiß auch nicht, ob man denen so gut hört, weil sie sind zwar sehr gute Boxen für die Größenordnung, aber es ist jetzt auch nicht wirklich super Deluxe Audio. Nee. Aber es ist sowohl qualitativ hochwertiges Audio als auch relativ viel Wumms. Also so einen normalen Wohnraum, der jetzt nicht jetzt irgendwie so eine komplette Etage ist, kann man damit echt gut beschallen. Ich fand es auch beeindruckend, wie viel für die Größe, da rauskommt. Für die Größe ist das schon krass. Und wenn man ihn entsprechend auf irgendwas stellt, was auch mit der Bassreflexion gut funktioniert, ist es auch nochmal besser. Also in der Hand halten, in der Luft, macht weniger Wumms, als wenn man es irgendwie auf den Tisch stellt, auf eine schöne Oberfläche, die passt. Und ja, ich habe mir das gekauft für zu Hause, so, dass man so irgendwie so Küche und Bad mal ein bisschen mehr Audio hat. Auch, also gerade für auch Video gucken auf dem iPad ist mir oft zu leise. So, und pairt schön, pairt mit bis zu 8 Geräten gleichzeitig und man kann praktisch auch in so einem Haushalt mal eben dann schnell übernehmen. Und ich habe es jetzt mit dem Nexus 7 ausprobiert, ging einwandfrei. Ich habe es mit dem iPhone ausprobiert und mit dem iPad. Je nachdem, wer sich dann verbindet, das kann immer nur einer gleichzeitig verbunden sein, das ist klar. Aber gepairt kann man schon mal machen und das ist dann eigentlich ganz schick. Dann taucht es halt im Bluetooth-Audio-Menü auf, was ja inzwischen eher das AirPlay-Symbol hat, was so ein bisschen verwirrt. Ja, ist ein bisschen vermischt irgendwie. Genau, alles, aber das taucht da einfach auch, funktioniert. Wenn man kein Bluetooth machen will, kann man auch einfach ein Audio, ein Klinke-In machen. Es ist eine sehr schöne Tasche dabei und auch ein Klinkenkabel, ein Ladegerät mit. Also ich habe es in UK gekauft, weil es gibt es in Deutschland noch nicht, zumindest nicht bei Amazon, keine Ahnung. Also Amazon UK hat es auch direkt danach, wie ich aus San Francisco kam, noch nicht nach Deutschland verschickt. Da, wo ich es jetzt gekauft habe, die haben es nach Deutschland verschickt, ohne Stress. Von den Adaptern, Stromadaptern her passt es, weil da ist so ein Steckeraufsatzset dabei. Laden tut man es im Endeffekt auch über USB dann, also USB zum Mikro, glaube ich, Micro-USB. Mit so einem Standard-Dongle kann man wahrscheinlich auch mit den meisten anderen Standard-Dongles dann benutzen. Und kommt auf der anderen Seite eben auch Strom raus. Und nochmal, wenn man mehrere von den Dingern zusammen stopseln will, auch nochmal einen Ausgang, der auch ein Klinkenkabel ist. Wie gesagt, das Klinkenkabel ist sogar dabei, das man entweder dann nutzen kann, um das iPhone direkt anzuschließen oder irgendeine Tonquelle, beziehungsweise andersrum eben zwei von den Dingern zusammenzuschließen oder drei oder vier, ich glaube bis zu fünf kann man, wenn man so ein bisschen mehr Lautstärke haben will. Das ist ja lustig. Wie viel hast du bezahlt? Das ist jetzt, glaube ich, 150 Pfund gewesen. Mit dem aktuellen Umrechnungskurs macht es dann, schaut selber nach. Also das ist so die Größenordnung, 150 oder 200. Ich glaube, 200 Pfund ist so das Teuerste, was man ausgeben kann für die Dinger. Und sie beginnen bei 125. Ja. Pfund, weil man es nur in UK kaufen kann momentan. Genau, also ich habe es in Deutschland nirgendwo gesehen auch. Deswegen hat mich jetzt aber auch nicht so groß gestört, war jetzt innerhalb von ein paar Tagen da. Kann man gut machen. Es gibt sie, in drei Ausführungen. Es gibt den 600er, den gibt es auch in unterschiedlichen Farben. In Aluminium, Silber, glaube ich auch, und so in Rot. Mit ein bisschen weniger Laufzeit, also mit weniger Batterie, was auch einer Laufzeit entspricht, die sie angegeben haben, von 12 Stunden. Bei dem 650er, den gibt es nur in Aluminium, haben sie eben eine Laufzeit von 20 Stunden angegeben, so bis zu 20 Stunden. Und dann gibt es dazwischen noch das 625er Modell, das ist mehr so dieses Rugged Outside Outdoor-Geschichte. Wo also Spritzwasser geschützt. Genau, so ein bisschen Spritzwasser geschützt. Es ist auch nochmal ein Sack dabei, der wirklich wasserdicht ist, komplett, wenn man es irgendwo mitnehmen will. Es ist noch eine USB-Lichtlampe dabei, so, dass man so ein bisschen so Outdoor-Equipment hat, plus Mist, was habe ich jetzt? Eine Sache habe ich noch vergessen, was bei dem Outdoor-Ding dabei war. Naja, es ist auf alle Fälle. Flashlight. Ja, das habe ich gerade gemeint. Ach so. Nee, ich habe gerade recherchiert, deswegen habe ich dich nicht gehört. Also, das ist halt so, wenn man irgendwie so. Weiß ich nicht, bei ein bisschen beim draußen Camping oder Skateboarden machen sie natürlich und so. Okay. Oder weiß nicht, ich würde das Ding aber auch ohne Probleme so zum Bladen mit dem Rucksack packen. Also so von der Lautstärke her wäre das auch fein. Also ich habe es erst heute bekommen, es ist kein Langzeittest, aber es hat alles super funktioniert bisher. Es hat eine die Plastikverpackung war das Anstrengendste, weil die halt so nicht ein Blisterpack ist, aber halt so ein Hardcover-Plastik-Ding. Das ist ja auch so geil, dass für die Webseite ist, gibt es zwei Videos. Eins, wie pair ich das Ding? Und das andere, wie mache ich die Packung auf? Ja, aber ernsthaft, das ist halt so ein Hardcover-Plastik-Ding, also nicht eine Blisterpack, sondern wirklich so festes Plastik. Und die Rückseite ist komplett abnehmbar, nachdem er 5 Klarsicht-Aufkleber, 6 Klarsicht-Aufkleber abgezogen hat. Und dann muss man noch ein bisschen was auf den Tisch hauen, damit es rausfällt. Deshalb gibt es ein extra Video dafür auch. Ja, ja, ja. Aber das Video kann man sich auch empfehlen, anzugucken, damit man weiß, was die Größe so ist. Ja. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr angenehm klein und für das echt eine ordentliche Qualität an Sound und Lautstärke. Ja, ich war auch beeindruckt. Damn you, Dominik. Gut, an dieser Stelle würde ich dann kurz mal reingerätschen und ein iPhone-Spiel empfehlen. Soll ja vorkommen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Und zwar empfehle ich Plague Incorporated. Plague Incorporated, ah. Ja. Ihr kennt ja Pandemie, so als Brettspiel. Ja. Und bei Plague Incorporated, da ist es nicht so, dass man jetzt den Ausbruch dieser Pandemie verhindern muss, das kooperativ, sondern dass man die Pandemie selber ist. Ah. Und also man kann so ein Spiel starten hier und dann kriegt man so ein Auswahlscreen, was man eigentlich spielen will. Will man ein Bakterium sein, Virus, ein Pilz, ein Parasit, ein Prion und Nanovirus und Biowaffen gibt es dann noch. Mhm. Da, bis auf Bakterien ist erstmal alles gelockt am Anfang. Und du darfst dann eben eine Bakterie spielen. Dann darfst du der Bakterie noch einen Namen geben. Ja? Mhm. Und dann geht's los. Und das Spiel besteht dann so aus einer Weltkarte, wo du dir aussuchen kannst, wo du deine Bakterie jetzt erstmal aussetzt. Mhm. Dann kannst du eben überlegen, möchte ich jetzt lieber eine Industrienation mit vielen Flughäfen oder möchte ich lieber erstmal irgendwo in einem Entwicklungsland anfangen und mich so ein bisschen erstmal da festsetzen, in Anführungszeichen. Wie fange ich da an strategisch? Ja, weil das Ziel ist natürlich, möglichst viele anzustecken und möglichst erfolgreich zu sein als Pandemie. Also ist schon auch so ein bisschen... Also die Welt ausrotten ist schon eher... Die Menschheit ausrotten ist das Spielziel. Mhm. Genau. Und du siehst auf der Weltkarte dann auch mal lustig die Flugzeuge, die von A nach B fahren, fliegen und die Boote, die hin und her fahren. Und hast so ein bisschen den Überblick, wo sind deine Vektoren zum Anstecken. Du kriegst sogenannte DNA-Punkte über die Zeit. Fängst, glaube ich, mit 3 an. Und das werden dann mehr. Mhm. Und diese DNA-Punkte kannst du investieren, deine Krankheit weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, es gibt auf der einen Seite gibt's eben so Übertragungswege, die du freischalten kannst. Ja, also meinetwegen so über die Luft oder über Vieh. Oder irgendwie Tröpfcheninfektion oder Grundwasser, ist irgendwie alles ist da möglich. Das sind so die Sachen, von denen es ausgeht. Und dann kannst du eben noch so Stufe 2, Stufe 3 irgendwie hoch ansteckend über die Luft und solche Sachen noch freischalten, je mehr DNA-Punkte du da rein investierst. Du kannst natürlich auch die Symptome deiner Krankheit beeinflussen. Ja? Also irgendwie, das macht jetzt irgendwie in der Hauptsache erstmal schwindelig oder das macht gleich mal blutigen Durchfall. Oder was auch immer, Atemwege, Schnickschnack. Mhm. Und kannst dann eben von da aus auch immer tödlicher werden sozusagen. Ja, also wenn du halt erstmal so Atemwege skillst, dann ist es halt jetzt erstmal nur Husten und ein bisschen relativ geringe Letalität. Kannst aber das dann quasi hochleveln. Und das ist alles so makaber, aber es macht halt auch das Spiel aus. Mhm. Kannst es auch hochleveln auf blutiger Husten und irgendwie dann halt richtig böse Sachen. Okay. Und das letzte sind dann deine Abilities. Da fallen dann so Sachen drunter wie hitzeresistent bist du, wie kälteresistent bist du, wie schnell mutierst du, weil das ist nämlich dann auch so im Wesentlichen im Endgame so das Wichtige. Die Menschheit fängt natürlich dann an, ein Heilmittel zu entwickeln. Mhm. Und diesem Heilmittel gilt es halt möglichst lange zu entkommen. Ja, da läuft dann unten so ein Balken, so 20% vom Heilmittel sind entwickelt. Und du musst halt gucken, dass du dich dass du in der Zeit möglichst viele Menschen umbringst, bevor es entwickelt ist, und dass du halt möglichst lange diese Zeit hinauszögerst, bis es entwickelt ist. Und das machst du dann eben über, ich mutiere unglaublich schnell und ich bin schwer zu analysieren und hier so diese Sachen. Ja. Und im Endeffekt skillst du halt die ganze Zeit deine Krankheit so ein bisschen hoch, guckst halt, dass du die Progressionskurve gut hinkriegst zwischen ansteckend und letal. Mhm. So, weil wenn du zu früh zu tödlich bist, dann steckst du halt nicht genug Menschen an. Und wenn du zu spät zu wenig tödlich bist, dann hast du zwar viele angesteckt, aber die entwickeln halt das Heilmittel und dann hast du auch keinen Erfolg gehabt, so als Krankheit. Genau. Und Spintomas ist alleine, oder? Spintomas ist alleine, genau. Mhm. Ja, du kannst halt immer Statistiken abrufen, so wie tödlich bin ich gerade im Vergleich zur Pest zum Beispiel. So, es kommen dann auch so Achievements dann immer so, jetzt bist du tödlicher als die Pest und jetzt hast du mehr Leute umgebracht als die spanische Grippe. Und es ist sehr makaber, aber es hat so eine gewisse Faszination. Ja? Es ist irgendwie, du bist das Böse. So, und also das ist so, was den Screen selber angeht und was die Grafik angeht, es ist komplett harmlos. Ja, es gibt keine Bilder von sterbenden Menschen oder ähnlichem. Mhm. Es ist wirklich nur total abstrakt. Das sind Statistiken und das ist eine Weltkarte, die sich langsam mal rot färbt, weil was infiziert ist, ist rot. Und du kannst dazu gucken, wie deine Krankheit von Land zu Land springt sozusagen. An sich ist es, zumindest was das Grafische angeht, relativ harmlos. Aber so der Gedanke dahinter ist halt der Böse, Anführungszeichen. Ja. Und hat mir sehr gefallen, hat mich beschäftigt dann. So ein paar Menschen umbringen. Eine effektive Krankheit bauen, das ist schon schön. Ja, ich glaube, klingt spannend. Kostet eine Mac. Gerade. Ja. Gibt es momentan nur für iOS. Die Android-Version ist in Entwicklung, habe ich gelesen. Wir beschränken uns ja hier erstmal so auf iOS. Ja. Trotz Nexus. Ja. Jo, dann habe ich noch einen letzten Pick hier, glaube ich. Und der soll auch nur ganz kurz erwähnt werden, weil ich habe ihn nicht lange angetestet. Aber ich finde es eine Erwähnung wert, weil ich vermisse ja schon ein bisschen das Card Combat. Wir haben hier vom Card Combat erzählt, ein Kartenspiel, rundenbasiert. Man spielt immer eine Karte aus in einer Reihe von mit 6 Slots und kann dort Monster hinspielen, die dann wiederum den Gegner angreifen. So ein bisschen, es geht so ein bisschen in die Richtung von Magic, aber es ist ein bisschen einfacher. Man hat so ein fixes Kartenset. Es hat halt weniger Tiefe als Magic, so, was das angeht. Und das Ganze basierte auf einem Spiel, das heißt Spectromancer. Ja. Mhm. Und Spectromancer war praktisch so, ist die Online-Version und eigentlich so die ganze Franchise an sich. Und Card Combat ist mehr oder weniger eine Implementierung von Spectromancer für iOS. Ah, das ist dieses ominöse Flash-Spiel auf dem... Ja, nicht nur Flash, auch PC. Aber es gab halt auch Flash und so. Also ich habe das immer so gehört, so eher dieses Card Combat, das ist ja nur eine Kopie von diesem Flash. Genau, aber alles voll legal und die Leute kennen sich, die das gemacht haben, und es ist eher so eine Umsetzung, eine lizenzierte. Okay. Jetzt ist aber Folgendes passiert, Spectromancer selber hat es als Port auf iOS geschafft und in 2 Variationen. Es gibt eine Version fürs iPhone und eine fürs iPad. Die sind mehr oder minder identisch, glaube ich. Also vom Funktionsumfang. Achso, okay. Und auch von der Bedienung her. Also ich glaube, sie haben nicht viel unterschiedlich gemacht. Ich habe es jetzt nur fürs iPhone gekauft, weil es für mich eher so ein iPhone-Spiel ist. Okay. Aber deshalb weiß ich nicht, wie es auf dem iPad ist. Mit allen Vor- und Nachteilen, dass es jetzt das Original ist. Das heißt, von der Austarierung her ist es so, es gibt ein paar Karten mehr und weniger. So Card Combat hat da ein bisschen gedreht an der Dynamik. Es ist so, dass es eine Kampagne gibt und nicht nur diesen komischen Tower-Modus für Card Combat. Die Kampagne ist so ein bisschen, macht ein bisschen mehr Spaß, weil es ein bisschen ausgefeiltere Solo-Player-Modus ist. Ist die Kampagne irgendwie in eine Story eingebettet oder ist es einfach so? Ich habe sie nicht viel gespielt. Sie sieht ein bisschen so aus wie bei Puzzle Quest. So. Okay. Also du bist auf so einer Karte, wo du so entlang dich hangelst und dann passieren da Dinge. Mhm. Von der UI her selber finde ich es ein bisschen schlechter auf das Gerät angepasst als Card Combat. Also es ist Card Combat ist ja schon nicht super optimal, finde ich, aber eigentlich relativ gut. Spectromancer ist jetzt ein bisschen schlechter noch, also so ein bisschen sehr fummelig, unübersichtlich. Und vor allem, was ich schwierig finde, ist, bei Card Combat siehst du die verschiedenen Elemente. Man hat ja so Mana im Endeffekt in jedem also der verschiedenen Sparten, und es hat bei Card Combat ganz klar eine Farbe und dann weißt du, was Sache ist. Ja, und das ist alles Magic-Modell quasi. Genau, und das ist hier aber farbneutral. Das heißt, es ist einfach so eine Reihe von Zahlen bei mir und beim Gegenüber. Und auch wie die Schäden ausgewertet werden, ist so ein bisschen mehr Mäh. Gleichzeitig hast du aber online Zugriff auf diese ganze Plattform von denen. Auch wieder mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, es ist nicht turn-based, sondern es ist live. Ja. Gleichzeitig ist es nicht turn-based, so was bei Card Combat ja leider bei der Umstellung zu Game Center total versagt hat, von der Art und Weise, wie sie es anbieten. Ja, genau. Ja. Also es ist so, wenn ihr Card Combat mochtet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr Spectromancer auch mögt. Wenn ihr mehr Singleplayer gerne aus dem Spiel gehabt hättet, dann ist das definitiv ein Tipp für euch. Und wenn ihr einen anderen Online-Modus haben wollt, dann auch. Und wenn ihr mal ein bisschen andere Karten haben wollt, also nicht viel andere Karten, das ist wirklich nur so ein bisschen anders tariert, dann guckt euch das doch mal an. Ja, eine Frage noch. Card Combat gibt es aber weiter, oder? Also es ist ja, in der Vergangenheit kommt das ja durchaus vor, dass irgendwie zuerst mal irgendwas lizenziert wird oder halt inoffiziell ist und dann kommt das Offizielle und dann fliegt das Inoffizielle aus dem App Store. Card Combat gibt's noch, aber ist irgendwie im Limbo. Zumindest ist das, was so irgendwie in irgendwelchen Foren durch die Gegend gesprochen wird. Also ich glaube, Card Combat existiert, aber da wird nicht mehr aktiv dran weitergeschraubt. So. Okay. Ist eher so, man kann es noch kaufen, glaube ich, und es ist auch noch da. Aber es ist jetzt nicht so, dass die fehlenden Karten oder so von Spectromancer dann noch reinkommen oder sich dann noch was ändert. Das ist ja schon ein ganz schönes Spiel. Ja. Ja. Schön, schön. Und damit haben wir es für diese Woche auch schon wieder. Wir nähern uns wieder so unserem Idealzeitrahmen. Ja, ein bisschen drunter sind wir diese Woche wieder, aber so insgesamt ganz gut, glaube ich. Den werden wir nächste Woche ganz sicher einhalten. Ja, ganz sicher. Nächste Woche dann nämlich mit dem langen Phon. Ja, wahrscheinlich. Und deswegen auch entsprechend extra lang. Ja, das war jetzt gar nicht beabsichtigt, aber es ist trotzdem ein schöner Witz. Nun ja. Wir sollten das jetzt bisher immer machen, so, wenn wir einen Witz machen, kurz erwähnen, dass wir einen Witz gemacht haben und amüsiert drüber. Doch, doch. Leicht lächeln. Ich habe gestern 3 Minuten über meinen eigenen Witz gelacht, das kann ich nur empfehlen. Naja, aber bevor das hier endgültig entgleist. Mach ich noch einen Konsum. Okay. Ja, weil es schon läuft und wir das noch nicht darüber gesprochen haben. Es war iTunes Festival. Es ist zwar advertised ohne Ende auf dem iTunes Store. Wer hätte es gedacht? Die eigene Sache. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt auf euren iOS-Geräten oder auf eurem Apple TV mit einem Update jetzt beim die iTunes Festival Konzerte angucken. Das ist ein Festival in London, glaube ich, oder? Ja, also in Großbritannien auf alle Fälle. Und zwar der komplette September lang, jeden Tag ein Konzert mit 1 bis zu 3 Künstlern, also 3 unterschiedlichen Künstlern, frei verfügbar über diese App. Ja, guckt doch mal nach. Ich bin am schärfsten auf das Pink-Konzert am 14., glaube ich. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Auf alle Fälle hochqualitative Videos, ein schönes Konzert, toll aufgenommen, frei verfügbar, konsumierbar auf euren iOS- und Apple-TV-Geräten. Letztes Jahr gab es das ja auch schon. Das war dann besonders lustig, als das Linkin Park-Konzert war, weil da hatten sie einen armen Menschen, der vor den Reglern saß und jedes Mal den Knopf drücken musste, wenn jemand Fuck sagt. Und er hat halt immer ein bisschen zu spät gedrückt. Ja. Und das hat er dann immer Fuck. Piep. Danach hat er immer Fuck gesagt. Naja. Ah. Gut, ja. Wir empfehlen die iTunes Festival App. Aber das soll jetzt auch der Abschluss gewesen sein. Das soll auch der Abschluss gewesen sein. Wir verbleiben bis nächste Woche. Und es verabschieden sich der Dominik, der Martin und der Marcel. Winke, winke. Papa! Someone out there thinks you're great. That's why they're sending you this song. And sometimes you might be feeling like everyone out there thinks you're just taking up space. But someone thinks you're great, so great, so great. Even when you feel like nothing, so great, so great. And sometimes you might be feeling like everything that you have done has been a waste of time. But in this someone's mind, you're great, so great. That's why they're sending you this song. So great, so great. Sometimes you might try replacing all the U's with I's so you can sing along. So say someone out there thinks I'm great. So great, so great. That's why they're sending me this song. So great, so great. Sometimes I might be feeling like everyone out there thinks I'm just a waste of space. But someone out there thinks I'm great.